Die Innenansicht als Weg zur Wahrheit. Der Entdecker der Innenansicht ist René Descartes. Wie? Indem er konsequent alles, was wir naiv für eine uns äußerliche Welt halten, anzweifelte und zeigte, dass wir uns nicht auf unser Dafürhalten verlassen können. Alles Äußerliche fällt dem Zweifel zum Opfer, kann nicht als Wahrheit gelten. Damit war der Gegenstand der Außenansicht für das Denken verschwunden. Das Denken hatte nach der absoluten Verzweiflung nur noch sich selbst als Gegenstand, und der ist eindeutig im Innen des Ichs. Die einzige Gewissheit, die bleibt, ist die reine Innenansicht, das Cogito ergo sum, ich denke, also bin ich. Es ist also gar nicht überraschend, dass Weininger und nach ihm jetzt auch Gilad Atzmon die Wahrheit nicht mehr im äußeren Objekt suchen, sondern in sich. Verwunderlich ist, dass diese Konsequenz aus Descartes Entdeckung, die fast 400 Jahre zurückliegt und nie in Frage gestellt werden konnte, nicht bzw. noch nicht allgemein die Grundlage unseres Lebensgefühls geworden ist. Wenn, wie Descartes gezeigt hat, kein einziges vermeintlich äußeres Sein dem Zweifel standhalten kann, welche Bedeutung hat dann das Wort Gott überhaupt noch? Er ist uns doch immer als der gütige Alte mit Wohnsitz im Himmel vorgestellt worden, also als ein Äußerer. Futsch ist dieser Gott. Aber war's das schon? Oder andersherum. Wenn das Innen, das Ich denke, das einzig Gewisse ist, ist es dann nicht sinnvoll zu sagen, Gott ist dieses Innen, ist Ich denke? Die Auferstehung einer neuen Äußerlichkeit in der Vernunft. Mit Hegel und erst durch ihn entsteht im reinen Denken die Äußerlichkeit absolut unbezweifelbar neu, das heißt in völlig veränderter Sichtweise, als das Außer sich geraten des Geistes, als seine Verdoppelung mit dem Trieb, die Äußerlichkeit in sich zurückzunehmen, das heißt in ihr sich selbst, sie als Moment seines Selbstes zu erkennen und zu lieben. Es sind zwei grundverschiedene Verhältnisse des Ichs zur Objektivität und zum Wissen zu unterscheiden. A. Das scheinbar Offensichtliche ist die Annahme, dass ein außer dem Ich vorhandenes und von diesem unabhängig existierendes Objekt über die Sinne auf das Bewusstsein wirkt, in Klammern Ursache, das Objekt, Wirkung, der affizierte Bewusstseinszustand, / Materialismus, / wissenschaftliches Weltbild, / Judaismus. B. Das Schattenhafte ist die Annahme, dass der Geist alles ist, das Bewusstsein und der Gegenstand und der Trieb sich selbst in sich in Subjekt, Bewusstsein und Erscheinung, Ausdruck seiner selbst zu entzweien und diese Entzweiung in der Erkenntnis zurückzunehmen, dass das Äußere, also der Ausdruck, das Doppel des Inneren, des Geistes selbst ist. Diese Bewegung im Dreischritt, an sich sein, Vater, für sich sein, Sohn und an und für sich sein, Heiliger Geist, als Einsheit ist die Idee des Geistes, Übereinstimmung von Begriff mit seiner Wirklichkeit. Und wo bleibt die Liebe? Die Liebe ist die gefühlte Einsheit, in Klammern Eltern erkennen im Kind sich selbst. Im Kind liebt jeder Elternteil den anderen und sich selbst. Der christliche Gott ist diese Liebe, denn er weiß, dass alle Menschen seine Kinder sind. Das ist der Wesensunterschied zwischen Judenheit und Christenheit, der im Begriff selbst liegt. Die Juden kennen zwar wie alle Menschen die Liebe zu ihren Kindern, aber ihr Gott, Jahwe, liebt nicht alle seine Kinder, sondern nur die Auserwählten und hasst die Nicht-Auserwählten. Zitat: Jakob habe ich geliebt, Esau aber gehasst. Zitat Ende. Paulus, Römer 9,13. Die deshalb von den ungeliebten Kindern, den Goyim, gehasst werden. Jesaja 60,15. Und es ist das von den, Zitat, Juden, die keine Juden sind, Offenbarung 2,9, aus verwerflicher Eigenliebe verpasste Großereignis der Heilsgeschichte, dass Jahwe, seine Einsheit mit der Menschheit als solcher erkennend, die Völker lieben gelernt hat und so zum lieben Gott geworden ist, zu dem die Christen beten. Was den erkennenden Teil betrifft, hat Gilad Atzmon genau das ausgesprochen und weiß es vielleicht gar nicht. Aber er beschreibt diese Selbsterkenntnis als, Zitat, eher produktiv, amüsant und gewiss entlarvend, Zitat Ende. Zwar zeigt sich Jahwe seinem Eigentumsvolk auch als liebender Gott, doch ist diese Liebe als exklusive Zuwendung so wenig wahre Liebe, wie Jahwe wahrer Gott ist. Jahwe ist weit davon entfernt, sich als eins mit seinem Volk zu wissen. Anders sind auch die Misshandlungen nicht zu verstehen, die die Judenheit als Willensäußerungen Jahwes hinzunehmen hat. Das mosaische Verhältnis ist eher ein Fall von Kindesmissbrauch. In Gilad Atzmon erweist sich ein Jude als fähig, sich zur Höhe des deutschen Geistes zu erheben und dadurch Jahwe zu entmachten. Und er vollbringt es, sein Dasein als Jude zu beenden. Es ist absehbar, dass ihm, früher oder später, die Judenheit auf diesem Wege folgen wird. Kein Sterblicher hat die Kraft, sich der erkannten Wahrheit zu widersetzen. Das dritte Auge öffnet sich. Die Innenansicht, die Atzmon in Anlehnung an Weininger gewinnt, ist nichts anderes als die Sicht Gottes in sich selbst auf sich selbst. In der Phänomenologie des Geistes hat Hegel diese Sicht dem Denken enthüllt. Es wird Zeit, dass uns endlich ein drittes Auge wächst, das nicht blind für Gott und Teufel ist. Oder vielleicht ist es schon längst gewachsen. Wir müssten es nur aufschlagen. Ich hoffe, dass ich im Verein mit Gilad Atzmon dazu im Folgenden eine Hilfestellung geben kann. Denn in ihm spricht, noch unbewusst, ein Jude als Begriff, das heißt, er bringt zum Ausdruck, was Gott in sich, über sich und von sich denkt und genau dadurch von sich erfährt, in Klammern Selbstbewusstsein im Werden. Dieser Jude ist nicht mehr jenes hoffärtige Wesen, das sich autonom, das heißt außerhalb von Gott, in einer Position wähnt, in der er Gott beurteilen und dann auch verurteilen könnte, wie es hierzulande die Feuilletonschreiber oder regelmäßig in den Talkshows die jüdisch gebackenen Experten treiben. Er ist, wenn er so nachdenkt, wie er uns das vorführt, eine Gestalt des »Ich denke«, also bin ich, also Gottes selbst. In Atzmon ist Gott an den Punkt gelangt, sich als Teufel zu erkennen, und er kommt ganz nahe an den Gedanken heran, dass er auch in dieser Gestalt seines Selbst seinen göttlichen Zweck verfolgt. Für sich, das heißt, frei zu sein. Der Gedanke, dass er wahrer Gott erst dann ist, wenn er sich in sich entzweit und aus der Entzweiung durch Selbsterkenntnis als der eine wiederhergestellt hat, ist urdeutsch. Mehr noch, dieser Gedanke ist das Prinzip des deutschen Geistes. Die Aufhellung dieser Aussage folgt unten mit der Darstellung der Philosophie des Jakob Böhme, der Philosophus Teutonicus genannt wurde, durch Hegel. Die göttliche Verfluchung des jüdischen Volkes. Jahwe ist von Moses in terroristischer Art und Weise, das heißt unter Androhung grauenvoller Kollektivstrafen für den Fall abweichender Denkbemühungen, als Götzendienst horrifiziert, dem jüdischen Volk aufgeprägt worden. Der ganze Stamm haftet dafür, dass jedes einzelne Glied desselben, wenn es das Verbot des Götzendienstes übertritt, erbarmungslos getötet wird. Wer von den Heutigen macht sich noch die Mühe, sich in jene Menschen zu versetzen, die sich Jahwe am Sinai durch Moses einverleibte. Das Bewusstsein derselben war kein weißes Blatt, auf das man freiweg einen neuen Text schreiben konnte. Natürlich hatten diese Menschen vor Moses schon ein Bild von sich und der Welt, das ihnen Halt und Orientierung gab. Wir können sicher sein, dass sie ihr Lebensgefühl in Bildern und sinnlichen Vorstellungen, unter anderem von guten und bösen Geistern und eventuell auch von einem anschaulichen höchsten Wesen, hatten. Diese geistige Welt war ihnen mit einem Schlag genommen, und zwar nicht einfach so, sondern in Form einer absoluten Tabuisierung derselben. Was ihnen ein Leben lang durch Tradition selbstverständlich war, mussten sie jetzt unter Todesandrohung meiden. Und was wurde ihnen an dessen Stelle als Welterklärung und Sinnstiftung geboten? Weniger als nichts. Will man ihren Büchern glauben, so sind den männlichen Mitgliedern der jüdischen Stämme zum Zeichen ihrer Aneignung durch Jahwe in einer äußerst schmerzhaften Prozedur die Vorhäute abgeschnitten worden. Danach wurden sie mit Kind und Kegel, beladen mit der Beute, die sie auf Moses Geheiß ihren arglosen ägyptischen Nachbarn auf betrügerische Art und Weise abgejagt hatten, 38 Jahre lang in der Wüste herumgeführt. Die am tiefsten reichende Wurzel des jüdischen Selbsthasses müssen wir wohl in dem Akt der Mosaisierung als solchen sehen. Dieser begründet eine Selbstwahrnehmung des jüdischen Volkes, die auch jetzt noch bei dem Versuch, diese nachzuvollziehen, von dem Gefühl heftigsten Abscheus und rasender Verachtung begleitet ist. Die erwähnten Fluchandrohungen beinhalten für sich die größte denkbare Herabwürdigung der Adressaten, der Juden, die hinzunehmen in den Augen der Völker größte Schande bedeutet. Jeglicher Stolz ist den Juden damit genommen. Die Wahrnehmung, dass die Judenheit den Schleuderer dieses Fluches, statt ihn zu verjagen, als Gott anbetet, lässt Juden den Nichtjuden, Goyim, als absolut schamlos erscheinen. Angesichts dieser Androhung sagt man sich, dass der Teufel die Juden geritten haben müsse, wenn sie sich das haben antun lassen. In der Tat ist der Teufel in der Szene schnell ausgemacht. Dieser wirkte als Verführer mit korruptiven vertraglichen Versprechungen, für die als Gegenleistung die Juden ihre Würde und Ehre darbrachten. Das eine ist vom anderen nicht zu trennen, es dreht sich einem der Magen um. Der Judenkomplex wird erfahrbar nur dadurch, dass man sowohl die Korruption als auch die erkaufte Duldung der Herabwürdigung mit voller Wucht auf sich wirken lässt. Das macht es erforderlich, die satanischen Verse in voller Länge und Breite hier darzubieten. Fünftes Buch Mose, Deuteronomium, Kapitel 28, Verse 1 bis 14. Vergleiche auch drittes Buch Mose, Kapitel 26. Zitat: Und wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchen wirst, dass du hältst und tust alle seine Gebote, die ich dir heute gebiete, so wird dich der Herr, dein Gott, zum Höchsten machen über alle Völker auf Erden, und werden über dich kommen all diese Segen und werden dich treffen, darum, dass du der Stimme des Herrn, deines Gottes, bist gehorsam gewesen. Gesegnet wirst du sein in der Stadt, gesegnet auf dem Acker. Gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes, die Frucht deines Landes und die Frucht deines Viehs, die Früchte deiner Rinder und die Früchte deiner Schafe. Gesegnet wird sein dein Korb und dein Backtrog. Gesegnet wirst du sein, wenn du eingehst, gesegnet, wenn du ausgehst. Und der Herr wird deine Feinde, die sich wider dich auflehnen, vor dir schlagen. Durch einen Weg sollen sie ausziehen wider dich und durch sieben Wege vor dir fliehen. Der Herr wird gebieten dem Segen, dass er mit dir sei in deinem Keller und in allem, was du vornimmst, und wird dich segnen in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, gegeben hat. Der Herr wird dich ihm zum heiligen Volk aufrichten, wie er dir geschworen hat, darum, dass du die Gebote des Herrn, deines Gottes, hältst und wandelst in seinen Wegen, dass alle Völker auf Erden werden sehen, dass du nach dem Namen des Herrn genannt bist und werden sich vor dir fürchten. Und der Herr wird machen, dass du Überfluss an Gütern haben wirst, an der Frucht deines Leibes, an der Frucht deines Viehs, an der Frucht deines Ackers, in dem Lande, das der Herr deinen Vätern geschworen hat, dir zu geben. Und der Herr wird dir seinen guten Schatz auftun, den Himmel, dass er deinem Land Regen gebe zu seiner Zeit und dass er segne alle Werke deiner Hände. Und du wirst vielen Völkern leihen, du wirst aber von niemandem borgen. Und der Herr wird dich zum Haupt machen und nicht zum Schwanz, und du wirst oben schweben und nicht unten liegen, darum, dass du gehorsam bist den Geboten des Herrn, deines Gottes, die ich dir heute gebiete zu halten und zu tun, und nicht weichst von irgendeinem Wort, das ich heute gebiete, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du anderen Göttern nachwandelst, ihnen zu dienen. Zitat Ende. Jahwe verspricht seinem Eigentumsvolk nicht etwa das ewige Seelenheil. Er ködert es mit irdischem Reichtum, irdischer Macht und materiellem Wohlleben, und zwar nicht als Früchte ihrer Arbeit, auf die sie stolz sein könnten, sondern als Beute eines gigantischen Raubes. Hier ist die Käuflichkeit und Raubgier des Juden als gottgefällige Tugend mit allerhöchster Beglaubigung festgestellt. Auch sonst findet sich im Mosaismus nicht die geringste Spur von Anstand und Sittlichkeit. Moral ist den Juden kein Begriff. So werden sie von Moses auch nicht mit moralischen Appellen motiviert. Ihre Begierden werden als Macht für Jahwe in Dienst genommen und ihre Furchtsamkeit zu absoluter Unterwürfigkeit geformt. Das geht so. 5. Buch Mose, Kapitel 28, Verse 15 bis 69, Zitat. Wenn du aber nicht gehorchen wirst der Stimme des Herrn, deines Gottes, dass du hältst und tust all seine Gebote und Rechte, die ich dir heute gebiete, so werden alle Flüche über dich kommen und dich treffen. Verflucht wirst du sein in der Stadt, verflucht auf dem Acker. Verflucht wird sein dein Korb und dein Backtrog. Verflucht wird sein die Frucht deines Leibes, die Frucht deines Landes, die Frucht deiner Rinder und die Frucht deiner Schafe. Verflucht wirst du sein, wenn du eingehst, verflucht, wenn du ausgehst. Der Herr wird unter dich senden Unfall, Unruhe und Unglück in allem, was du vor die Hand nimmst, was du tust, bis du vertilgt werdest und bald untergehst, um deines bösen Wesens willen, darum, dass du mich verlassen hast. Der Herr wird dir die Pestilenz anhängen, bis dass er dich vertilge in dem Lande, dahin du kommst, es einzunehmen. Der Herr wird dich schlagen mit Darre, Fieber, Hitze, Brand, Dürre, giftiger Luft und Gelbsucht und wird dich verfolgen, bis er dich umbringe. Dein Himmel, der über deinem Haupt ist, wird ehern sein und die Erde unter dir eisern. Der Herr wird deinem Lande Staub und Asche für Regen geben, vom Himmel auf dich, bis du vertilgt werdest. Der Herr wird dich vor deinen Feinden schlagen. Durch einen Weg wirst du zu ihnen ausziehen und durch sieben Wege wirst du vor ihnen fliehen und wirst zerstreut werden unter alle Reiche auf Erden. Dein Leichnam wird eine Speise sein allen Vögeln des Himmels und allen Tieren auf Erden, und niemand wird sein, der sie scheucht. Der Herr wird dich schlagen mit Drüsen Ägyptens, mit Feigwarzen, mit Grind und Krätze, dass du nicht kannst heil werden. Der Herr wird dich schlagen mit Wahnsinn, Blindheit und Rasen des Herzens und wirst tappen am Mittag, wie ein Blinder tappt im Dunkeln, und wirst auf deinem Wege kein Glück haben und wirst Gewalt und Unrecht leiden müssen dein Leben lang, und niemand wird dir helfen. Ein Weib wirst du dir vertrauen lassen, aber ein anderer wird bei ihr schlafen. Ein Haus wirst du bauen, aber du wirst nicht darin wohnen. Einen Weinberg wirst du pflanzen, aber du wirst seine Früchte nicht genießen. Dein Ochse wird vor deinen Augen geschlachtet werden, aber du wirst nicht davon essen. Dein Esel wird vor deinem Angesicht mit Gewalt genommen und dir nicht wiedergegeben werden. Dein Schaf wird deinen Feinden gegeben werden und niemand wird dir helfen. Deine Söhne und Töchter werden einem anderen Volk gegeben werden, das deine Augen zusehen und verschmachten über ihnen täglich, und wird keine Stärke in deinen Händen sein. Die Früchte deines Landes und alle deine Arbeit wird ein Volk verzehren, das du nicht kennst, und wirst Unrecht leiden und zerstoßen werden dein Leben lang, und wirst unsinnig werden vor dem, das deine Augen sehen müssen. Der Herr wird dich schlagen mit bösen Drüsen an den Knien und Waden, dass du nicht kannst geheilt werden, von den Fußsohlen an bis auf den Scheitel. Der Herr wird dich und deinen König, den du über dich gesetzt hast, treiben unter dein Volk, das du nicht kennst, noch deine Väter, und wirst daselbst dienen anderen Göttern, Holz und Steinen. Und wirst ein Scheusal und ein Sprichwort und Spott sein unter allen Völkern, dahin dich der Herr getrieben hat. Du wirst viel Samen ausführen auf das Feld und wenig einsammeln, denn die Heuschrecken werden's abfressen. Weinberge wirst du pflanzen und bauen, aber keinen Wein trinken noch lesen, denn die Würmer werden's verzehren. Ölbäume wirst du haben in allen deinen Grenzen, aber du wirst dich nicht salben mit Öl, denn dein Ölbaum wird ausgerissen werden. Söhne und Töchter wirst du zeugen und doch nicht haben, denn sie werden gefangen weggeführt werden. Alle deine Bäume und Früchte deines Landes wird das Ungeziefer fressen. Der Fremdling, der bei dir ist, wird über dich steigen und immer oben schweben. Du aber wirst heruntersteigen und immer unterliegen. Er wird dir leihen, du aber wirst ihm nicht leihen. Er wird das Haupt sein und du wirst der Schwanz sein. Und alle diese Flüche werden über dich kommen und dich verfolgen und treffen, bis du vertilgt werdest, darum, dass du der Stimme des Herrn, deines Gottes, nicht gehorcht hast, dass du seine Gebote und Rechte hieltest, die er dir geboten hat. Darum werden Zeichen und Wunder an dir sein und an deinem Samen ewiglich, dass du dem Herrn, deinem Gott, nicht gedient hast, mit Freude und Lust deines Herzens, da du allerlei genug hattest. Und du wirst deinem Feinde, den dir der Herr zuschicken wird, dienen in Hunger und Durst, in Blöße und allerlei Mangel, und er wird ein eisernes Joch auf deinen Hals legen, bis dass er dich vertilge. Der Herr wird ein Volk über dich schicken von Ferne, von der Weltende, wie ein Adler fliegt, dess Sprache du nicht verstehst, ein freches Volk, das nicht ansieht die Person des Alten, noch schont der Jünglinge. Es wird verzehren die Frucht deines Viehs und die Frucht deines Landes, bis du vertilgt werdest, und wird dir nichts übrig lassen an Korn, Most, Öl, an Früchten der Rinder und Schafe, bis das dich's umbringe, und wirst dich ängsten in allen deinen Toren, bis dass es niederwerfe deine hohen und festen Mauern, darauf du dich verlässt in allem deinen Lande, und wirst geängstet werden in allen deinen Toren, in deinem ganzen Lande, das dir der Herr, dein Gott, gegeben hat. Du wirst die Frucht deines Leibes essen, das Fleisch deiner Söhne und Töchter, die dir der Herr, dein Gott, gegeben hat, in der Angst und Not, womit dich dein Feind bedrängen wird, dass ein Mann, der zuvor sehr zärtlich und in Üppigkeit gelebt hat unter euch, wird seinem Bruder und dem Weibe in seinen Armen und dem Sohne, der noch übrig ist von seinen Söhnen, nicht gönnen, zu geben jemand unter ihnen von dem Fleisch seiner Söhne, das er isst, sintemal ihm nichts übrig ist von allem Gut in der Angst und Not, womit dich dein Feind bedrängen wird in allen deinen Toren. Ein Weib unter euch, das zuvor zärtlich und in Üppigkeit gelebt hat, dass sie nicht versucht hat, ihre Fußsohle auf die Erde zu setzen, vor Zärtlichkeit und Wohlleben, die wird ihrem Manne in ihren Armen und ihrem Sohne und ihrer Tochter nicht gönnen die Nachgeburt, die zwischen ihren eigenen Beinen ist ausgegangen, dazu ihre Söhne, die sie geboren hat. Denn sie werden vor Mangel an allem heimlich essen in der Angst und Not, womit dich dein Feind bedrängen wird in deinen Toren. Wo du nicht wirst halten, dass du tust alle Worte dieses Gesetzes, die in diesem Buch geschrieben sind, dass du fürchtest diesen herrlichen und schrecklichen Namen, den Herrn, deinen Gott, so wird der Herr erschrecklich mit dir umgehen, mit Plagen auf dich und deinen Samen, mit großen und langwierigen Plagen, mit bösen und langwierigen Krankheiten und wird dir zuwenden alle Seuchen Ägyptens, davor du dich fürchtest, und sie werden dir anhangen. Dazu alle Krankheiten und alle Plagen, die nicht geschrieben sind in dem Buch dieses Gesetzes, wird der Herr über dich kommen lassen, bis du vertilgt werdest. Und wird euer ein geringer Haufe übrig bleiben, die ihr zuvor gewesen seid, wie Sterne am Himmel nach der Menge, darum, dass du nicht gehorcht hast der Stimme des Herrn, deines Gottes. Und wie sich der Herr über euch zuvor freute, dass er euch Gutes täte und mehrte euch, also wird er sich über euch freuen, dass er euch umbringe und vertilge, und werdet verstört werden von dem Lande, in das du jetzt einziehst, es einzunehmen. Denn der Herr wird dich zerstreuen unter alle Völker von einem Ende der Welt bis ans andere, und wirst daselbst anderen Göttern dienen, die du nicht kennst, noch deine Väter, Holz und Steinen. Dazu wirst du unter denselben Völkern kein bleibend Wesen haben, und deine Fußsohlen werden keine Ruhe haben. Denn der Herr wird dir daselbst ein bebendes Herz geben und verschmachtete Augen und eine verdorrte Seele, dass dein Leben wird vor dir schweben. Nacht und Tag wirst du dich fürchten und deines Lebens nicht sicher sein. Des Morgens wirst du sagen, ach, dass es Abend wäre. Des Abends wirst du sagen, ach, dass es Morgen wäre. Vor Furcht deines Herzens, die dich schrecken wird, und vor dem, was du mit deinen Augen sehen wirst. Und der Herr wird dich mit Schiffen wieder nach Ägypten führen, den Weg, davon ich gesagt habe, du sollst ihn nicht mehr sehen. Und ihr werdet daselbst euren Feinden zu Knechten und Mägden verkauft werden, und wird kein Käufer da sein. Zitat Ende. Drittes Buch Mose, Kapitel 26, Verse 14 bis 39. Zitat: Werdet ihr mir aber nicht gehorchen und nicht alle diese Gebote tun, und werdet ihr meine Satzungen verachten und meine Rechte verwerfen, dass ihr nicht tut alle meine Gebote, und werdet ihr meinen Bund brechen, so will auch ich euch dieses tun. Ich will euch heimsuchen mit Schrecken, mit Auszehrung und Fieber, dass euch die Augen erlöschen und das Leben hinschwindet. Ihr sollt umsonst euren Samen säen, und eure Feinde sollen ihn essen. Und ich will mein Antlitz gegen euch richten, und ihr sollt geschlagen werden vor euren Feinden, und die euch hassen, sollen über euch herrschen, und ihr sollt fliehen, ohne dass euch einer jagt. Wenn ihr mir aber auch dann noch nicht gehorcht, so will ich euch noch weiter strafen, siebenfältig, um eurer Sünden willen, dass ich euren Stolz und eure Halsstarrigkeit breche, und will euren Himmel wie Eisen und eure Erde wie Erz machen. Und eure Mühe und Arbeit soll verloren sein, dass euer Land sein Gewächs nicht gäbe und die Bäume im Lande ihre Früchte nicht bringen. Und wenn ihr mir zuwiderhandelt und mich nicht hören wollt, so will ich euch noch weiter schlagen, siebenfältig, um eurer Sünden willen. Und ich will wilde Tiere unter euch senden, die sollen eure Kinder fressen und euer Vieh zerreißen und euch vermindern, und eure Straßen sollen verlassen sein. Werdet ihr euch aber damit noch nicht von mir zurechtbringen lassen und mir zuwiderhandeln, so will auch ich euch zuwiderhandeln und will euch siebenfältig mehr schlagen um eurer Sünden willen und will ein Racheschwert über euch bringen, das meinen Bund rächen soll. Und wenn ihr euch in eure Städte flüchtet, will ich doch die Pest unter euch senden und will euch in die Hände eurer Feinde geben. Dann will ich euch den Vorrat an Brot verderben. 10 Frauen sollen euer Brot in einem Ofen backen, und euer Brot soll man euch nach Gewicht zuteilen, und wenn ihr esst, sollt ihr nicht satt werden. Werdet ihr mir aber auch dann noch nicht gehorchen und mir zuwiderhandeln, so will auch ich euch im Grimm zuwiderhandeln und will euch 7-fältig mehr strafen um eurer Sünden willen, dass ihr sollt eurer Söhne und Töchter Fleisch essen. Und ich will eure Opferhöhen vertilgen und eure Rauchopfersäulen ausrotten und will eure Leichname auf die Leichname eurer Götzen werfen und werd an euch Ekel haben. Und ich will eure Städte wüst machen und eure Heiligtümer verheeren und will den lieblichen Geruch eurer Opfer nicht mehr riechen. So will ich das Land wüst machen, dass eure Feinde, die darin wohnen werden, sich davor entsetzen. Euch aber will ich unter die Völker verstreuen und mit gezücktem Schwert hinter euch her sein, dass euer Land soll wüst sein und eure Städte zerstört. Alsdann wird das Land seine Sabbate nachholen, solange es wüst liegt und ihr in der Feinde Land seid. Ja, dann wird das Land ruhen und seine Sabbate nachholen. Solange es wüst liegt, wird es ruhen, weil es nicht ruhen konnte, als ihr es solltet ruhen lassen, während ihr darin wohntet. Und denen, die von euch übrig bleiben, will ich ein feiges Herz machen in ihrer Feinde Land, dass sie ein raschelndes Blatt soll jagen, und sie sollen davor fliehen, als jagte sie ein Schwert, und fallen, wo sie doch niemand jagt. Und einer soll über den anderen hinfallen, als wäre das Schwert hinter ihnen, wo sie doch niemand jagt, und ihr sollt nicht bestehen können gegen eure Feinde. Und ihr sollt umkommen unter den Völkern, und eurer Feinde Land soll euch fressen. Die aber von euch übrig bleiben, die sollen in der Feinde Land dahinschwinden wegen ihrer Missetat, aber auch um der Missetat ihrer Väter willen. Zitat Ende. Hier ist auf Marxens Diktum, dass Juden keine Menschen seien und auf dessen Wahrheit zurückzukommen. So wie Marx sich ausgesprochen hat, kann ich davon ausgehen, dass er nicht wusste, was er sagte, und dennoch ist es eine tiefe Wahrheit, was er gesagt hat. Der Mensch ist Geist und die Bestimmung des Geistes ist die Freiheit. Diese hat ihren Grund im freien, nur auf sich gestellten Denken. Den Juden geht das freie Denken ab. Durch die Mosesflüche ist ihr Denken in einem engen Kanal gebannt, indem sie durch ein Tabu davon abgehalten sind, die Frage zu entdecken, die jetzt Gilad Atzmon stellt. Ob ein Wesen, das die sinnliche Welt als Götzen dämonisiert und den Völkern deshalb die Vernichtung oder Versklavung antut, nicht Gott, sondern vielmehr der Teufel ist. Mit einiger Berechtigung kann man sagen, dass den Juden von Jahwe eine Hirnhälfte verödet worden ist. Ausdruck dieser kultischen Verdummung ist die Tatsache, dass Juden ihre Behinderung gar nicht wahrnehmen, sondern, im Gegenteil, sich für geistig den Völkern überlegen halten. In den Protokollen der Weisen von Zion heißt es diesbezüglich, Zitat, der rein tierische Verstand der Nichtjuden ist zur Zergliederung eines Begriffes unfähig. In diesem Unterschiede der geistigen Veranlagung der Nichtjuden und uns können wir das Zeichen unserer Auserwähltheit durch Gott und unsere, die anderen, überragende Natur erblicken. Die Nichtjuden lassen sich nur von einem tierischen Instinkt leiten. Zitat Ende. Und betroffen ist ausgerechnet der Bezirk der Geistigkeit, in dem die ethische Kompetenz des Menschen heimisch ist. Nur so ist es zu erklären, dass sich dieses Völkchen nun schon seit Jahrtausenden die Konditionierung zum Bösen antun lässt, deren Programm mit göttlicher Autorität im Talmud und im Schulchan Aruch festgeschrieben ist.